Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir hören Stimmen. Mein Name ist Lars und heute geht es um einen Podcast, der sich damit beschäftigt, was wichtig ist. Wir sind Sebastian, ich bin der Vater. Und ich bin Aljoscha, sein Sohn. Was wichtig ist, ist eigentlich ein Podcast, der nicht so richtig in mein Beuteschema passt. Denn normalerweise höre ich kaum Podcasts, wo einfach nur gequatscht wird, also wo nicht zu einem bestimmten Thema sich unterhalten wird oder wo so ein bisschen Recherche hinterhängt, sondern hier ja, wird einfach nur sich unterhalten. Und dieser Podcast ist aber trotzdem sehr hörenswert, oder finde ich zumindest, weil er eine Perspektive reinbringt, die unter deutschsprachigen Podcasts noch relativ selten ist. Denn einer der beiden Podcaster ist erst 10 Jahre alt. Jeder von uns beiden sucht sich für diese Folgen dann jeweils 2 Themen aus. Ja. Und das kann alles sein. Das können Sachen sein, die uns gefallen. Das können Sachen sein, die uns nerven, die uns offen. Zum Beispiel Schule. Ja, das wird bei mir vielleicht jetzt nicht so sein mit der Schule. Aber bei mir aber. Bei dir wird es wahrscheinlich die Schule sein. Und was wäre es denn bei dir? Ach, das könnte was mit Arbeit sein, das könnte auch sein, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Manchmal fahre ich ja auch weg bei der Arbeit, ja? So wie zum Beispiel vor Weihnachten, da war ich in Dortmund beim Fußball. Ja, und Aljoscha und sein Vater Sebastian unterhalten sich eben, ursprünglich war mal geplant, alle 2 Wochen, über jeweils 2 Themen. Jeder von beiden darf sich eines aussuchen. Und ja, das können dann so einfache Sachen sein wie ja, Dinge aus ihrem Leben in Berlin, kann aber auch schon konkreter in die Richtung gehen, dass sie ja so ein bisschen ihre Kindheiten vergleichen, denn Sebastian ist ja beispielsweise noch in der DDR aufgewachsen. Du hast heute was ganz Besonderes an, kannst du vielleicht mal beschreiben, was du anhast? Also ich habe eine Pionieruniform von meinem Vater an und da, ja, ich habe auch noch so eine Zeitung. Naja, die Uniform. Ja, guck mal, was du anhast. Also was ist denn also, das? Also ich habe so ein weißes Hemd mit so einem roten Tuch an dem Hals. Genau, rotes Halstuch oben mit einem Pionierknoten und auf dem Hemd auf dem linken Oberarm steht so ein Zeichen drauf. Genau, es ist das Zeichen der Pionierorganisation. Das ist irgendwie so JP für junge Pioniere und darüber so eine Flamme und da steht dann. Es brennt. Ne, eher nicht. Das, weiß ich nicht. Das ist das leuchtende Feuer, das die Jugend in die Zukunft trägt. Keine Ahnung was. Nee, da steht dann noch, seid bereit drauf. Das war's. Ja, warum habe ich dir das eigentlich zum Anziehen gegeben? Also einerseits, weil du gerade in dem Alter bist und genauso groß wie ich zu dem Zeitpunkt, als ich diese Sachen tragen durfte, musste. 10 Jahre alt? Ja, das war 10 Jahre, also so ungefähr wie du jetzt, 10 Jahre und ein paar Monate, das war ich so Ende 1989. Es sind aber auch viele andere Themen möglich. So unterhalten sie sich dann in Folge 2 zum Beispiel auch über Minecraft, also ein Computerspiel, oder über Super Mario Brothers. Und ja, ein wichtiger Punkt, warum ich diesen Podcast gerade jetzt vorstelle, obwohl er erst 3 Folgen hat, beziehungsweise 4, wenn man die Nullnummer mitzählt, ist, dass sie in der letzten Folge, in der 3. Folge, ein sehr aktuelles Thema besprochen haben. Denn Aljoscha hat eine doppelte Staatsbürgerschaft und ist halb Ukrainer. Das heißt, ja, das, was da gerade in Osteuropa so passiert mit Russland und so weiter, betrifft ihn direkt. Und Sebastian hat auch was dazu zu erzählen. Und ja, da kann man mal erfahren, wie sich sowas aus erster Hand anfühlt. Und du hast jetzt 2 Staatsbürgerschaften. Die Ukrainer wissen nichts von deiner deutschen Staatsangehörigkeit. Die wäre auch nicht erlaubt. Ja, also theoretisch für die Ukraine darfst du nur eine haben. Aber da du ja nicht in der Ukraine bist, und im Moment ist das ja vielleicht auch nicht so ratsam, macht das ja erstmal nichts. Das war eher so, meine Idee war dann irgendwie, zwei Staatsangehörigkeiten ist eigentlich ganz cool, weil zu dem Zeitpunkt, als du geboren wurdest, wärst du der Einzige in unserer Familie gewesen, der quasi visafrei durch ganz Europa hätte reisen dürfen. Also ohne Visum nach Weißrussland mit einem ukrainischen Pass und durch die gesamte Europäische Union mit dem deutschen Pass. Cool. Ja. Und bis jetzt ist es ja gerade, also sagen wir so, wenn es vielleicht irgendwann doch mal wieder ruhiger wird in der Ukraine, ist es vielleicht auch wieder cool. Das müssen wir dann sehen. Wer sollte diesen Podcast hören? Man muss bei, was wichtig ist, eine dicke Haut mitbringen, was Wartezeiten auf Episoden angeht. Denn, wenn man 10 Jahre alt ist, hat man eben Termine und Dinge zu tun. Und man muss ja auch die Sachen erleben, über die man dann im Podcast sprechen kann. Es gab jetzt eine längere Pause, aber ich denke mal, die beiden werden sich jetzt öfter wieder zusammenraufen und hier eine Folge rausbringen. Und vielleicht kann ich das ja mit dieser Werbung hier auch ein bisschen unterstützen, weil ich finde das eigentlich eine super Sache, auch mal Kinder mit einzubinden und die zu vollwertigen Partnern in so einem Podcast zu machen. Denn das ist ja nun mal eine ganz andere Perspektive. Und wenn Kinder am Podcast selbst beteiligt sind, heißt das ja in dem Fall zumindest auch automatisch, dass Kinder sich das auch anhören können. Können sich die Meinungen von anderen Kindern anhören. Und warum sollte man nicht hier den Nachwuchs ein bisschen fördern, ja? Und deswegen habe ich auch gar keine Kritik eigentlich. Die Folgen sind so zwischen einer Dreiviertelstunde, zwischen einer halben Stunde und einer Dreiviertelstunde lang. Also von mir aus könnten sie auch eine Stunde machen. Ich höre den beiden eigentlich ganz gerne zu, weil sie sich ja relativ locker unterhalten. Sie kennen sich ja auch schon das ganze Leben von Ayosha lang und haben dadurch eine gute Chemie miteinander. Und deshalb empfehle ich diesen Podcast einfach allen. Also jedem, der hier zuhört, abonniert diesen Podcast. Ich finde das immer sehr unterhaltsam und teilweise auch informativ. Ich mag es einfach, diese ganz andere Perspektive auf die Welt zu hören. Ja, das war's auch schon wieder von Wir hören Stimmen. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss!